Penner droppen Fake Shit. Dolmetscher Rapper biten Drake Hits. Warum tanzt du rum wie ne Cocaine Bitch? Ein Uppercut und du hebst ab, Facelift. Hundesöhne rennen vor dem Halbkanadier. Ich komm aus der Trenne, deine Halbschlagader. Wenge mit der AK, Lava, alle meine Brother. Member in der Balkan-Mafia, unter meiner Limo sitze Alcantara. Mache wieder mal einen Holocaust, komm mal mit dem Molotov. Wenn es lief für meine Enemies, so dass er deine Family verbrennen an der Waldrand. Parkplatz, Schlagkasse, Limited und gib mir deinen Breakhead. Uppercut, dann wird der Backpack zu den Jetpacks. Merke deine Ex an den Bad-Bags. Waffe die Zigarre, leite Waffe in die Karre wie bei Mad Max. Alle meine Feinde sind eidisch, aber leider keiner, der mich eins gegen eins trifft. Du weißt, wer gemeint ist. Alle machen immer wieder Hunde, wollen werden, aber checken, dann die Hype ist vorbei. Bist damals in den Straßen als Dealer. Paar Kilo Cannabis, Sativa, im schwarzmatten Beamer. Heute starben wir lila, bezahlen mit Visa. Baller diese Nase, hab ihn nieder. Lande wie der scharfe Kaliber, wie Taliban Krieger. Ave Maria, Kugelhagel auf Beamer. Denn wir sehen rot heute wie amerikanische Siedler. Yeah. Ich kommuniziere mit Typen im Regelfall immer nur Coke-Rock-Stil. Yeah. Ich kommuniziere mit Bitches im Regelfall immer nur Blowjobs kriegen. Yeah. Bitches, so provozier nicht, sonst wird es blutig wie ein Krokodil bist. Yeah. Der einzige Ort, wo sich Bitches entfalten sollten, ist die Botox-Klinik. Game Changer, Boss und Banger, Game Changer. Alles Fake Gangster, ihr habt alle keine Eier, doch der Westen bleibt hart, wir sind Game Changer, JBG ist Game Changer. Nur noch Dreck in den Charts, wir sind Game Changer, ihr müsst die Rechnung bezahlen. Alles Fake Gangster, ihr habt alle keine Eier, jetzt wird Rap wieder hart, wir sind Game Changer. Farid der Boss, jage die Kopf. Komm mit deiner Bande, multikrimineller Killer bei dir rein und mache dann aus dem Bodyguard Schrott. Pech auf den Geschoss aus der Kalaschnikow. Trage die Kopf, fick Mode Hypes. Nur die Billy Boys sind bei mir oversize. Farid Bang im schwarzen Benz, wie Carmen, wie Robert Geis. Du hast die Schiss im Flur. Ey. Und siehst den Schlitz nur kurz. Ey. Oben breit, unten schmal, ich bin ne Schlüsselfigur. Ey. Fick eure Mütter auf Tour, diese Rapper sind alle Behindi-Fotzen. Mach den Weg frei, JBG 3, keine Toleranzen wie Shindy-Box. JBG steht für Krieg oder Beef und ich zieh mit dem Knie direkt in deine Fresse, du Peach. Alle meine G's dicken immer Weed. Ich verdien vor Release, so wie Gies, Banger-Musik. Das Ende vom Lied, ich hole mir die Kohle mit dem Ballermann und jage deine Mutter, bin der kriminelle Bodybuilder, komm in deine Villa mit der Gang und zerfick in Miami aufziehen. Ich bin ein Millionär und werde niemals wie Lars für den Underground rappen. Du hast gedisst und ich schwöre dir, dich kann ich mal eine Panzerfaust retten. Wegen dem Kälteschock werden sie morgen früh in einem Krankenhaus wecken. Ich bin Shootingstar, so wie Hammer aus Essen. Game Changer, Boss und Banger, Game Changer. Alles Fake Gangster, ihr habt alle keine Eier, doch der Westen bleibt hart, wir sind Game Changer. JBG ist Game Changer, nur noch Dreck in den Charts, wir sind Game Changer, ihr müsst die Rechnung bezahlen. Alles Fake Gangster, ihr habt alle keine Eier, jetzt wird Rap wieder hart, wir sind Game Changer. Der Warm-Up ist vorbei, in Zukunft wird mit Namen beleidigt. Dann wird die Lage bereinigt und dieser Sklave beseitigt. Denn diese Wannabe-Legende kommt zum Boxkampf ohne Hände. Lass die Fotzen ein bisschen zappeln, denn der Knockout kommt am Ende.